Vorwort. Mitte März 1942 lebten noch etwa 75 bis 80% aller Holocaust-Opfer. Bis dahin hatten erst 20 bis 25% ihr Leben verloren. Nur 11 Monate später, Mitte Februar 1943, hatten sich die Prozentzahlen genau umgekehrt. In der zentralen Phase des Holocaust kam es zu einer kurzen, intensiven Welle von Massenmorden, die ihren Schwerpunkt in Polen hatte. Trotz der bereits 2,5 Jahre währenden fürchterlichen Entbehrungen, Verfolgung und Not waren dort im März 1942 noch alle größeren jüdischen Gemeinden intakt. 11 Monate später existierten nur noch kleine Reste des polnischen Judentums in ein paar Rumpfghettos und Arbeitslagern. Der deutsche Angriff auf die Juden Polens erfolgte also nicht in Form eines schrittweise oder allmählich vollzogenen, langwierigen Programms, sondern als wahrer Blitzkrieg, als massierte Offensive, die die Mobilisierung einer großen Anzahl von Stoßtruppen erforderte. Und die Offensive fand zu einer Zeit statt, als die deutschen Kriegsanstrengungen in Russland gerade in eine kritische Phase eingetreten waren, an deren Beginn ein neuerlicher deutscher Vorstoß in Richtung Krim und Kaukasus stand, der dann aber in der katastrophalen Niederlage bei Stalingrad enden sollte. Während 1942 die deutsche Militäroffensive letztlich fehlschlug, lässt sich das von dem Blitzkrieg gegen die Juden, insbesondere in Polen, nicht sagen. Wir wissen seit langem, wie die Juden in den großen Ghettos, vor allem in Warschau und Lodz, ermordet wurden. Die meisten polnischen Juden lebten aber in kleineren Städten und Ortschaften, in denen ihr Bevölkerungsanteil nicht selten über 30% und in manchen Fällen sogar 80 bis 90% betrug. Wie wurde die Vernichtung dieser weit verstreut lebenden jüdischen Bevölkerung von den Deutschen organisiert und durchgeführt? Und woher nahmen sie in diesem entscheidenden Kriegsjahr die personellen Kräfte, die die erstaunliche logistische Leistung dieses Massenmords möglich machten? In den Todeslagern kam man mit recht wenig Personal aus, nicht aber bei der Räumung der kleineren Ghettos. Wenn es also darum ging, den Großteil der polnischen Juden zusammenzutreiben und entweder zu deportieren oder an Ort und Stelle zu erschießen. Die Suche nach Antworten auf diese Fragen führte mich nach Ludwigsburg bei Stuttgart, wo sich die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen befindet, die in der Bundesrepublik die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechen koordiniert. Dort liegen Akten aus so gut wie allen deutschen Gerichtsprozessen, die sich mit NS-Verbrechen gegen polnische Juden befasst haben. Als ich mich durch diesen Berg von Anklageschriften und Urteilen arbeitete, stieß ich zum ersten Mal auf Unterlagen über das Reservepolizeibataillon 101, eine Einheit der deutschen Ordnungspolizei. Obwohl ich mich seit fast 20 Jahren mit Archivdokumenten und Gerichtsakten zum Holocaust beschäftige, hatte die Anklageschrift in diesem Fall auf mich eine besonders starke und beunruhigende Wirkung. Nie zuvor hatte ich erlebt, dass das Problem der persönlichen Entscheidung vom Lauf der Ereignisse so dramatisch geprägt und von zumindest einigen der beteiligten Täter so offen diskutiert wurde. Nie zuvor hatte ich das krasse Nebeneinander der abscheulichen Vorgänge des Holocaust und des menschlichen Antlitzes der Mörder so deutlich vor Augen gehabt. Aus der Anklageschrift, die recht ausführlich aus den Vernehmungsprotokollen zitiert, war gleich ersichtlich, dass sich das Verfahren auf eine außergewöhnlich umfangreiche Sammlung von Täteraussagen gestützt hatte. Außerdem schienen viele dieser Aussagen mit einer Offenheit und Freimütigkeit gemacht worden zu sein, wie sie in anderen Gerichtsakten dieser Art nicht zu finden sind, in denen die Aussagen der Täter ein Gemisch von Rechtfertigungen, Entschuldigungen und Lügen darstellen. Im Fall des Reservepolizeibataillons 101 hatten die Ermittlungen und der Prozess unter Federführung der Hamburger Staatsanwaltschaft 10 Jahre gedauert, von 1962 bis 1972. und bei dieser Strafverfolgungsbehörde, die in der Bundesrepublik bei der Ahndung von NS-Verbrechen sicherlich zu den engagiertesten zählt, lagerten die Akten auch noch, als ich die Genehmigung zur Einsichtnahme erhielt. Im Gegensatz zu vielen der am Massenmord beteiligten NS-Einheiten, deren personelle Zusammensetzung nur noch teilweise zu rekonstruieren ist, konnte man im Fall des Reserve-Polizeibataillons 101 auf den Dienstplan zurückgreifen. Da die Mehrzahl der Männer aus Hamburg stammte und ein Großteil von ihnen zur Zeit der Ermittlungen noch dort wohnte, standen mir die Vernehmungsprotokolle von 210 Angehörigen dieser Polizeitruppe zur Verfügung, die bei ihrer Entsendung nach Polen im Juni 1942 knapp 500 Mann umfasst hatte. Diese Sammlung von Vernehmungsprotokollen lässt eine repräsentative statistische Auswertung nach Alter, Partei bzw. SS-Zugehörigkeit und sozialer Herkunft der Bataillonsangehörigen zu. Außerdem erscheinen rund 125 der Täteraussagen so weit überzeugend, dass sie eine detaillierte Darstellung und Analyse der inneren Dynamik dieser Mordtruppe erlauben. Der Holocaust hat sich letzten Endes deshalb ereignet, weil auf einfachster Ebene gesehen einzelne Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg andere Menschen zu Abertausenden umgebracht haben. Die ausführenden Täter wurden zu berufsmäßigen Mördern. Bei dem Versuch, eine Studie über eine solche Gruppe von Männern zu verfassen, stößt der Historiker auf zahlreiche Probleme, darunter das der Quellen. Anders als bei vielen Einheiten, die in der Sowjetunion mordeten, existieren im Falle des Reserve-Polizeibataillons 101 nur wenige zeitgenössische Dokumente, noch dazu keine, bei denen es explizit um die Mordeinsätze geht. Den Berichten einer Handvoll überlebender Juden lassen sich Hinweise darauf entnehmen, wann und in welchem Umfang das Bataillon an einigen seiner Einsatzorte aktiv wurde. Doch anders als bei der Situation in Ghettos und Lagern, wo die Opfer über längere Zeit mit den Tätern konfrontiert waren, können die überlebenden Augenzeugen über eine Einheit wie das Reserve-Polizeibataillon 101, dessen Einsatzort ständig wechselte, insgesamt nicht viel mitteilen. Unbekannte Männer tauchten auf, führten ihren Mordauftrag aus und verschwanden wieder. Oft erinnern sich die Überlebenden nicht einmal an die eigentümlichen grünen Uniformen, die einen Anhaltspunkt dafür bilden, dass die Mordaktion von einer Einheit der Ordnungspolizei durchgeführt wurde. Die vorliegende Studie über das Reserve-Polizeibataillon 101 stützt sich daher in starkem Maße auf rund 125 gerichtliche Vernehmungsprotokolle aus den 60er Jahren. Als Historiker strebt man nach Gewissheit. Wenn nun aber über 20 Jahre nach den Vorfällen 125 verschiedene Menschen dieselben von einer bestimmten Polizeieinheit erlebten Ereignisse aus ihrer individuellen Erinnerung herausschildern, dann wird man beim Lesen der Aussagen ganz unruhig. Die vernommenen Männer hatten bei den untersuchten Vorgängen ganz unterschiedliche Rollen gespielt. Jeder hatte etwas anderes getan und gesehen. Jeder hatte anschließend gewisse Aspekte des Erlebten verdrängt oder vergessen, beziehungsweise eine individuell geprägte Erinnerung daran. Insofern geben die Vernehmungsprotokolle zwangsläufig eine verwirrende Vielfalt von Sichtweisen und Erinnerungen wider. Paradoxerweise hätte ich eine, allerdings illusorische, größere Gewissheit über die Vorgänge um das Bataillon gehabt, wenn mir statt der 125 nur eine detaillierte Aussage zur Verfügung gestanden hätte. Abgesehen von den unterschiedlichen Sichtweisen und Erinnerungen, muss man auch die Umstände berücksichtigen, unter denen diese Aussagen gemacht wurden. Einige der Männer logen ganz einfach, weil sie aufgrund der drohenden rechtlichen Konsequenzen Angst hatten, die Dinge so zu erzählen, wie sie sie in Wahrheit erinnerten. Die Täteraussagen sind also nicht nur durch Verdrängen und Verzerren geprägt, sondern auch durch Lügen. Außerdem stellten die Ermittler in erster Linie Fragen, die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgabe relevant erschienen. Sie wollten juristisch stichhaltige Beweise dafür liefern, dass bestimmte Personen bestimmte Straftaten begangen hatten. Ihnen ging es weniger darum, systematisch jene weitergehenden, häufig eher impressionistisch-subjektiven Erlebnisfacetten zu untersuchen, die gerade für den Historiker von Bedeutung sind. Wie immer, wenn man mehrere Quellen benutzt, mussten auch in diesem Fall die verschiedenen Schilderungen und Sichtweisen im Einzelnen durchgegangen und gegeneinander abgewogen werden. Dabei galt es jeweils, die Zuverlässigkeit der Vernommenen einzuschätzen. Nicht selten widersprachen sich nämlich die einzelnen Aussagen, sodass man sich immer wieder vor die Frage gestellt sah, welchen der Angaben zu trauen sei und welche ganz oder teilweise als unzutreffend zu gelten hätten. In vielen Fällen gab es darauf eine einfache und naheliegende Antwort, manchmal fiel die Entscheidung jedoch schwer. Und bei aller Sorgfalt habe ich zuweilen sicherlich, ohne es zu merken, rein instinktive Festlegungen getroffen. So ist nicht auszuschließen, dass andere Historiker anhand desselben Quellenmaterials die Ereignisse etwas anders darstellen würden. In den letzten Jahrzehnten ist die Historikerzunft zunehmend dazu übergegangen, Geschichte von unten zu schreiben, also die Erlebnisse und Erfahrungen der Mehrheit der Bevölkerung zu rekonstruieren, die bisher von der herrschenden, sich lieber mit hoher Politik und Kultur befassenden Geschichtsschreibung ignoriert wurden. Dieser Trend hat insbesondere in Deutschland zur Beschäftigung mit der Alltagsgeschichte geführt, die mit einer breiten Schilderung der gemeinsamen Erlebnisse der einfachen Leute verbunden ist. Auch bei der Erforschung des Dritten Reiches ist dieser methodische Ansatz verschiedentlich zur Anwendung gekommen, doch haben manche Historikerkollegen darin nur eine Ausflucht zu erkennen vermocht und kritisiert, dass in diesem Fall die Aufmerksamkeit von den beispiellosen Gräueln der Genozidpolitik des NS-Regimes abgelenkt und auf jene banalen Aspekte des Lebens konzentriert werde, die im Dritten Reich relativ ungestört fortbestanden. Insofern könnte manch einem vielleicht schon der Versuch, eine Fallstudie über ein einzelnes Bataillon zu schreiben, als nicht wünschenswert erscheinen. Methodologisch gesehen ist Alltagsgeschichte jedoch neutral. Sie wird nur dann zur Ausflucht oder zum Versuch, das Dritte Reich als etwas Normales darzustellen, wenn es ihr nicht gelingt, deutlich zu machen, wie weit der Alltag unter der Nazi-Herrschaft zwangsläufig von der verbrecherischen Politik des NS-Regimes durchdrungen war. Vor allem für die aus allen Gesellschaftsschichten kommenden Zehntausenden von deutschen Besatzern, die in den eroberten osteuropäischen Ländern stationiert waren, stellte die Massenmordpolitik des NS-Regimes keine Abfolge anormaler oder außergewöhnlicher Ereignisse dar, die den Alltag kaum beeinflusst hätten. Wie die Geschichte des Reserve-Polizeibataillons 101 zeigt, wurden Massenmord und Alltagsroutine schließlich eins. Die Normalität selbst wurde immer abnormaler. Ein anderer möglicher Einwand gegen diese Art von Fallstudie betrifft die Empathie mit den Tätern, die zu einem gewissen Grad mit jedem Verständnisversuch verbunden ist. Die Geschichtsschreibung muss in einem solchen Fall ganz eindeutig jegliche Dämonisierung ablehnen. Die Bataillonsangehörigen, die die Massaker verübten und die Deportationen durchführten, waren ebenso Menschen wie die viel kleinere Gruppe derjenigen, die sich diesen Aktionen durch offene oder versteckte Verweigerung entzogen. Um das Verhalten sowohl der einen als auch der anderen Gruppe von Menschen so gut wie möglich verstehen und erklären zu können, muss man erkennen, dass man sich in der betreffenden Situation selbst entweder als Mörder oder als Befehlsverweigerer bzw. Drückeberger wiedergefunden hätte. Diese Erkenntnis bedeutet in der Tat den Versuch, sich in beide menschlichen Verhaltensweisen einzufühlen. Das heißt jedoch nicht, die alte Klischeevorstellung zu akzeptieren, der zufolge erklären, entschuldigen und verstehen, vergeben bedeutet. Wenn man unrechtes Verhalten erklärt, muss man es noch lange nicht entschuldigen, und wenn man es versteht, muss man den Tätern noch lange nicht vergeben. ohne den Versuch, die Täter in menschlicher Hinsicht zu verstehen, wäre jedoch nicht nur diese Studie unmöglich, sondern jede historische Untersuchung, die sich mit den Holocaust-Verbrechern befasst. Kurz vor seiner Ermordung durch die Nazis schrieb der französisch-jüdische Historiker Marc Bloch: Leitstern unserer Untersuchungen ist letztlich nur ein einziges Wort: Verstehen. In diesem Geiste wurde auch der vorliegende Band geschrieben. Der Zugang zu den Vernehmungsprotokollen wurde von einer besonderen Bedingung abhängig gemacht, auf die an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen sein soll. In den letzten 10 Jahren sind die Datenschutzgesetze und Vorschriften in Deutschland immer restriktiver geworden. Das Bundesland Hamburg bildet hier keine Ausnahme. Bevor man mir gestattete, die Gerichtsakten über das Reserve-Polizeibataillon 101 einzusehen, musste ich versprechen, in meiner Darstellung nicht die wirklichen Namen der Beteiligten zu verwenden. Der Bataillonskommandeur Major Wilhelm Trapp und die 3 Kompanieführer, Hauptmann Wolfgang Hoffmann, Hauptmann Julius Wohlauf und Oberleutnant Hartwig Gnade, werden auch in anderen Dokumenten, die sich in Archiven außerhalb Deutschlands befinden, namentlich erwähnt. Da in ihrem Fall insofern keine Vertraulichkeit gewahrt zu werden braucht, werden im Folgenden ihre tatsächlichen Namen benutzt. Für alle anderen Bataillonsangehörigen werden jedoch Pseudonyme verwandt, die bei ihrer ersten Erwähnung jeweils durch ein Sternchen gekennzeichnet sind. In den Anmerkungen werden hingegen die Namen der zitierten Vernommenen jeweils durch den tatsächlichen Vornamen und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens wiedergegeben. Dass die Namen der Täter in dieser Weise als vertraulich gelten und durch Pseudonyme ersetzt werden mussten, bedeutet zwar eine bedauerliche Einschränkung der historischen Genauigkeit, mindert aber nicht die Integrität bzw. den primären Gebrauchswert dieser Untersuchung. Einer ganzen Reihe von Personen und Institutionen bin ich für ihre unentbehrliche Hilfestellung bei der Erarbeitung dieser Studie dankbar. Oberstaatsanwalt Alfred Streim machte mir die in Ludwigsburg gesammelten deutschen Gerichtsakten zugänglich. Oberstaatsanwältin Helge Grabitz ermutigte mich zur Arbeit an den Hamburger Gerichtsakten, unterstützte mein Gesuch um Einsichtnahme und war mir während meines Aufenthaltes in Hamburg in jeglicher Weise behilflich. Die beiden Reisen zu deutschen Archiven, die am Beginn und am Ende dieses Forschungsprojekts standen, sind durch Stipendien der Pacific Lutheran University ermöglicht worden. Einen meiner Aufenthalte in Deutschland hat außerdem die Alexander von Humboldt Stiftung gefördert. Dank eines Israel-Stipendiums der Fulbright Foundation konnte ich in dem Jahr, in dem ich von der Pacific Lutheran University von meinen Lehrverpflichtungen freigestellt war, einen Großteil der Forschungsarbeit erledigen und die Ergebnisse zu Papier bringen. Besonderer Dank gebührt dem Geschäftsführer der United States Israel Educational Foundation, Daniel Krauskopf, der mir bei meinen Forschungen in Israel und Deutschland über so manche Hürde hinweggeholfen hat. Erste Forschungsergebnisse durfte ich auf Tagungen vorstellen, die Peter Hayes, Northwestern University, und Saul Friedländer, University of California in Los Angeles, an ihren Instituten organisierten. Vielen Freunden und Kollegen bin ich für ihre Geduld beim Zuhören, ihre Vorschläge und ermutigenden Worte dankbar. Besonders erwähnt seien hier Philip Nordquist, Dennis Martin, Audrey Euler, Robert Hoyer, Ian Kershaw, Robert Gallatly, Yehuda Bauer, Dina Porat, Michael Marus, Bettina Birn, George Mossi, Elizabeth Domansky, Gitta Sereni, Carlo Ginzburg sowie der inzwischen verstorbene Uwe Adam. Ganz besonderen Dank schulde ich Raoul Hilberg. Er war es, der im Jahre 1982 auf die unentbehrliche Rolle der Ordnungspolizei bei der Endlösung aufmerksam machte und der Holocaust-Forschung damit, wie schon so oft, ein neues Etappenziel steckte. Außerdem hat er sich für die Veröffentlichung dieser Untersuchung persönlich eingesetzt. Die Widmung am Anfang dieses Buches ist nur ein unzulänglicher Ausdruck meiner Wertschätzung und meiner Dankbarkeit für all die kollegiale Hilfe, die ich von ihm sowohl bei dieser als auch bei früheren Gelegenheiten bekommen habe. Äußerst dankbar bin ich nicht zuletzt auch meiner Familie für die geduldige und verständnisvolle Unterstützung bei der Entstehung eines weiteren Buches. Tacoma im November 1991.